Ja, auch nochmal Hallo von mir. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ist ja jetzt schon ganz schön voll geworden. Ich freue mich sehr, Christoph von der Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen begrüßen zu dürfen. Ich möchte auch da nochmal euch wärmstens die Internetseite ans Herz legen, wo man viele spannende Analysen, Hintergrundberichte zum Thema Militarismus, Krieg, jetzt gerade auch ganz viel zu NATO. Der Christoph hat auch noch Informationsmaterial mitgebracht. Ja, wir hören jetzt einen Vortrag über linke Perspektiven oder Perspektiven auf militärische Interventionen, vor allem unter diesem Chiffre der humanitären Intervention. Ja, vielleicht gebe ich hier direkt mal das Wort. Also es wird um humanitäre und humanitär begründete Interventionen gehen. Als Antimilitaristen haben wir ein Problem mit einem Bild, das nahezu täglich vermittelt wird, das eigentlich aus dem jeder zweite Krimi und jeder zweite Actionfilm besteht. Das ist die Situation, dass ein Täter meistens bewaffnet und meistens irrationalen Motiven folgend Zivilisten, unbewaffneten Frauen, Kinder bedroht. Und das sozusagen alles wartet, bis der bewaffnete Held auftaucht und die Situation löst. Es gibt auch ein paar Filme, die eher die andere Seite beleuchten, die sozusagen, wo der Spannungsbogen darin besteht, dass ein zusätzlicher bewaffneter Akteur auftaucht und man im Grunde von Anfang an weiß, die Katastrophe ist nicht weit. Also vielleicht als Beispiel den Film, den viele kennen, Der Hass. Als Antimilitaristen haben wir andauernd das Problem, ist egal, ob wir eine Aktion gegen die Bundeswehr machen, Flugblätter verteilen, Demonstrationen etc., dass Leute kommen und argumentieren, ja, aber Situationen wie in Ruanda, ne, wenn so, oder in Afrika, wenn ethnische Konflikte bestehen, bewaffnete Gruppen die Zivilbevölkerung terrorisieren, Massenvergewaltigung etc., da muss man doch was tun, da muss man doch handeln und damit ist gemeint, da muss man doch Soldaten hinschicken, weil eben dieses Bild sehr erfolgreich in den Köpfen ist, dass sozusagen ein bewaffneter Akteur recht schnell Konflikte lösen kann oder Gewalt verhindern kann. Dieses Bild hat, meine ich, an Relevanz, auch an Wirksamkeit gewonnen mit der Globalisierung, die ja auch eine Globalisierung der Wahrnehmung ist. Und die Medien haben eine gewisse Gewalt-Katastrophenaffinität, sprich in einem erhöhten Maße, meine ich, bekommt man eben auch vom Leid und den Katastrophen und den Übergriffen weltweit mit. Man ist damit konfrontiert. Eine Ohnmacht überkommt einen und dadurch, durch dieses Gefühl der Ohnmacht, meine ich, ist man eben auch anfälliger für solche vermeintlich einfachen Lösungsansätze. Also man schickt halt Soldaten. Im Wesentlichen soll es in meinem Vortrag darum gehen, auch die ganz praktischen Probleme aufzuzeigen, warum das eben noch nie geklappt hat. Das möchte ich vor allem anhand der humanitären Interventionen der letzten 13 Jahre machen, bei denen die Bundeswehr bzw. die Europäische Union als Akteur aufgetreten ist. Ganz kurze Übersicht, die erste dieser humanitären Interventionen aus der Reihe war in Bosnien-Herzegowina. Davon hört man mittlerweile recht wenig. Da ist ein Staat raus geworden, der aus zwei Entitäten besteht. Vor wenigen Monaten haben Holbrook, der Vermittler des damaligen Friedensabkommens, und Ashdown Alarm geschlagen. Ashdown war hoher Repräsentant der EU und der UN in Bosnien-Herzegowina, dass der Hass zwischen den Bevölkerungsteilen wieder zunehmend ist, die Situation im Grunde ist wie vor dem Bürgerkrieg seiner Zeit und dass der Staat davor steht, auseinanderzubrechen. Die nächste humanitäre Intervention war Kosovo. Recht schnell danach wurde eigentlich klar, dass sozusagen die humanitäre Katastrophe erst entstanden ist durch das Bombardement, das sie eigentlich beenden sollte. Das lag unter anderem daran, dass die NATO keine eigenen Opfer riskieren wollte, deswegen in sehr hoher Höhe ihre Angriffe geflogen hat, deswegen viele zivile Opfer verursacht hat. Die vorher ausgespähten serbischen Stellungen haben sich versucht, in der Zivilbevölkerung sozusagen auch zu verstecken, eben vor dem Bombardement. Und die NATO hat die UCK quasi als Bodentruppe eingesetzt. Und mit dem Bombardement haben dann eben diese massiven Vertreibungen und Massaker eben erst richtig zugenommen. Zum Kosovo hat das Institut für europäische Politik auf der Grundlage von Geheimdienstinformationen schon 2007 prognostiziert, also ein Jahr vor der Unabhängigkeit, die Anfang 2008 ausgerufen wurde, dass es wohl so etwa 2 Jahre nach der Unabhängigkeit zu revolutionsartigen Erhebungen kommen würde, weil die Lage der Bevölkerung dermaßen beschissen ist, mit 75% Jugendarbeitslosigkeit, einer Armutsrate von 40%, und zwar 40% sind nach internationalen Standards arm. Die nächste Intervention, die offiziell auch als solche bezeichnete Geburtsstunde der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, fand 2003 statt in der Demokratischen Republik Kongo. 2006 folgte eine weitere. Da ging es um die Absicherung von Wahlen. Kabila ist erwartungsgemäß Präsident geworden. Die EU hat ihre Truppe zurückgezogen, ist jetzt noch mit weiteren Soldaten dabei, die Armee zu restrukturieren und Polizeieinheiten aufzubauen. Kabila ist wie gesagt Präsident geworden und hat das erstmal sozusagen gefeiert, indem er die Opposition ausgeschalten hat. Die meisten werden es auch mitbekommen haben, dass vergangenen Winter und den Winter davor der Bürgerkrieg im Osten des Kongos, um den sich die EU überhaupt nicht schert, wesentlich eskaliert ist, also sich die Situation überhaupt nicht verbessert hat. Weniger bekannt ist der Einsatz der Europäischen Union im Tschad und der Zentralafrikanischen Republik. Der geht genau in 2 Tagen offiziell zu Ende. Über den wird vor allem deshalb nicht berichtet, weil er vollkommen erfolglos war, schon während des Einsatzes. Es ging da offiziell darum, Flüchtlingslager an der Grenze zum Sudan zu schützen. War eine Katastrophe insofern, als sich die verschiedenen Rebellen, die dort aktiv sind, die vor allem damit beschäftigt sind, ihr eigenes Territorium zu sichern, dadurch angegriffen gefühlt haben, weil es klar war, dass dieser EU-Einsatz eben den Diktator Deby, den offiziellen Präsidenten, schützen wird. Also haben sich die Rebellen erstmal zusammengetan und einen Marsch auf die Hauptstadt gemacht. Sie wurden dann auch vom Sudan, der EU ja eher feindlich gegenübersteht, mit neuem Material ausgerüstet. Deby selbst hat dann wieder große Feldzüge gegen diese Rebellen im Osten geführt und das ist ein handfester Stellvertreterkrieg an der Grenze zum Sudan entstanden. Die Übergriffe auf die Zivilbevölkerung haben zugenommen, unter anderem, weil die Rebellen durch die Präsenz der europäischen Truppen dazu übergegangen sind, eher weniger in militärischen Verbänden unterwegs zu sein, die dann auch erkennbar sind als Milizen, als in kleinen Trüppchen, autonom agierenden Trüppchen, die dann eben auch nicht von Banditen zu unterscheiden sind. Auf Banditen darf die EU kein Feuer eröffnen, außer zum Selbstschutz. Aber diese autonom marodierenden Einheiten sind natürlich wesentlich gefährlicher für die Zivilbevölkerung. Noch weniger bekannt ist die Mission der Europäischen Union zur Reform des Sicherheitssektors in Guinea-Bissau. Hier geht es darum, argumentiert wird unter anderem, dass das eben ein Drogen, also das ist ganz an der westafrikanischen Ecke, dass das eben ein Transitland für Drogen geworden wäre, aber auch die Bevölkerung eben keine Sicherheit hat und dass man deswegen das Militär und die Polizei neu strukturieren müsste. Da sind hochrangige EU Offiziere dort und versuchen das in die Hand zu nehmen. Sehr zynisch, aber auch bezeichnend ist, das haben vielleicht einige mitbekommen, dass im Grunde vor etwa 2 Wochen der Präsident von Guinea-Bissau einen Bombenanschlag auf den Militärchef durchführen hat lassen und am nächsten Tag von Soldaten massakriert wurde. Also unter den Augen der europäischen Soldaten, die da den Sicherheitssektor reformieren wollten. Also da werde ich verschiedene Beispiele, ich werde es versuchen nachher ein bisschen systematischer machen, aus diesen Einsätzen herangreifen. Vorher nochmal zurück zu diesem Bild, was ja auch in der Bevölkerung sehr präsent ist. Man muss da doch was tun, man muss da bewaffnete Menschen hinschicken. Dieses Bild wird gegenwärtig genutzt, um eine neue Weltordnung zu erschaffen, das Völkerrecht umzudefinieren. Und zwar unter der Formel Responsibility to Protect, Verantwortung zum Schutz. Diese Formel wurde diese Verantwortung wurde von den UN offiziell anerkannt, also noch nicht als klare Definition, aber es wurde gesagt, ja, die Staatengemeinschaft hat so eine Verantwortung zum Schutz, sie muss zukünftig in Fällen wie Ruanda, Srebrenica intervenieren. Von den mächtigen Staaten wird es nun so gedeutet, dass ein Staat, der nicht imstande ist, seine eigene Bevölkerung zu schützen, indem massive Menschenrechtsübergriffe der Fall sind, eben seine Souveränität verliert, damit auch sein Recht nicht angegriffen oder einmarschiert oder besetzt zu werden. Und das ist sogar die Pflicht der internationalen Gemeinschaft, da zu intervenieren. Das ist ganz klar auf der Höhe der Zeit und es ist ganz klar eine völlig falsche Argumentation. Einerseits ist die Argumentation dahinter die, dass sozusagen Staaten dafür wären, Menschenrechte zu garantieren. Und eigentlich verhält sich die Situation andersrum. Staaten sind die, die potenziell Menschenrechte verletzen. Und es wird quasi als Hauptaufgabe des Staates definiert, Menschenrechte herzustellen. Zweitens, und deswegen ist es besonders auf der Höhe der Zeit, ist diese Formel von Anfang an nicht für alle Staaten gültig, also nämlich für starke Staaten, in die kann nicht interveniert werden, da kann man keine internationale Intervention machen, das wird auch klar so benannt. Für starke Staaten eröffnet sie das Recht zur Intervention, für schwache Staaten ermöglicht sie eben auch das Recht, also die Möglichkeit, dass starke Staaten dort intervenieren, also es ist voll auf der Höhe der Zeit des neuen Kolonialismus. Und zuletzt ist es eben auch eine völlig falsche Wahrnehmung von staatlicher Sicherheits- und Außenpolitik. Also kein Staat stellt Soldaten auf, um in anderen Staaten Menschenrechte durchzusetzen. Und die Armee ist grundsätzlich nicht dafür da, um Menschenrechte herzustellen, sondern die Armee ist grundsätzlich eine Bedrohung für die anderen Staaten. Das hat das alte Völkerrecht immerhin wahrgenommen mit dem Souveränitätsprinzip. Das ist natürlich auch hochgradig problematisch. Aber dass sie sagen, okay, ein Angriff muss unterbunden werden. Staatliche Armeen tendieren dazu, werden eigentlich dazu aufgestellt, um die Macht dieser Staaten auszudehnen. Dieser Logik folgen Armeen automatisch. Anders sind sie auch kaum zu denken. Man muss daran denken, zu einer Armee gehört auch, dass Menschen in die eintreten, ihre Grundrechte aufgeben, sich in eine Befehlskette geben, wo von ihnen erwartet wird, zu töten und auch getötet zu werden. Und es ist sozusagen für eine klassische Armee, eine imperiale Armee, ist da diese notwendige Verknüpfung, das Vaterland, das Nationale. Also man kann von Menschen sozusagen erwarten, ihr Leben zu geben für den Schutz oder für die Interessen des Vaterlandes. Dieser Mechanismus funktioniert, darauf basiert die Armee, auf der Staatsraison. aber man kann eigentlich keine Armee, man kann das alles nicht rechtfertigen, man kann nicht fordern, dass Menschen ihr Leben geben oder Menschen erschießen für Menschenrechte in einem anderen Land. Also dazu sind Armeen nicht aufgestellt, das funktioniert nicht. Das sind sozusagen die theoretischen Probleme, die gleich auftauchen. Und praktisch ergibt sich vor allem für die internationale Gemeinschaft oder für die Staaten, die das so durchsetzen wollen, das Problem schon mal der Auswahl. Also Menschenrechte werden überall verletzt. Man kann ja nicht überall intervenieren. Ich habe schon gesagt, in starke Staaten, also in der Bundesrepublik Deutschland, werden auch Menschenrechte verletzt, in den USA auch. Kann man nicht intervenieren, aber es gibt auch noch genug schwache Staaten, in die man intervenieren kann. Und da muss eine Auswahl getroffen werden. Dazu gibt es auf europäischer Ebene den Versuch, das zu konzeptionalisieren, wie diese Auswahl getroffen werden soll. Das ist in Ergänzung zur europäischen Sicherheitsstrategie durch die Human Security Doctrine geschehen, die Doktrin menschlicher Sicherheit, also wo gesagt wird, ja, man kann natürlich nicht überall intervenieren, aber wenn man interveniert, dann muss man verschiedene Faktoren anschauen. Dazu zählt die Nähe des Staates, geschichtliche Verbindungen, also vor allem eine Kolonialgeschichte, und eben auch andere geopolitischen Interessen, die man an diesen Regionen hat. Also da wird im Grunde schon klar gesagt, humanitär intervenieren kann man eigentlich nur dort, wo man auch sonst die typischen geopolitischen Interessen hat, also wenn es nahe liegt oder Ressourcen vorhanden sind, etc. Wenn man sich sozusagen mal eine Karte anschauen würde von den humanitären Interventionen und auf welcher Ebene die weltweit stattfindet, dann sieht man das auch sehr deutlich. Also es gibt Gebiete, die mit katastrophalen humanitären Situationen, wo keine UN da ist, wo sich die EU nicht dafür interessiert, wo sich einfach niemand dafür interessiert. Dann gibt es Gebiete, wo die EU ein schwaches Interesse hat, weil sie zum Beispiel sagt, ja, Migration oder man darf die Chinesen da nicht zu stark reinkommen lassen. Da ist dann die UN. Ne? Also, oder bei Konflikten, die wirklich sehr handfest sind, da macht das die UN. Die UN-Einsätze werden zum ganz überwiegenden Teil von Europa aus finanziert. Die Masse der Soldaten in UN-Einsätzen kommt allerdings aus asiatischen Ländern, darunter vor allem Indien, Pakistan und Bangladesch. Das sind eben Länder, die da gar kein großes Interesse dran haben, die aber Menschenmaterial, Soldaten dazu zur Verfügung stellen. Und da haben wir dann schon so ein bisschen den Charakter, was sich auch durch diese ganze humanitäre Intervention eigentlich zieht, eines Söldnerwesens im globalen Maßstab. Also die EU zahlt Interventionen in Gebieten, wo sie schwache Interessen hat oder wo es ihr selbst zu gefährlich ist. Und für diese Intervention wird dann zurückgegriffen auf Soldaten aus Indien, Pakistan, Bangladesch. Vor allem nun sind das ja Länder, also Indien und Pakistan, wo das Militär völlig unkontrollierbar ist und keine besonders guten Menschenrechtsbilanzen hat. Ne? Also Indien hat jede Menge Grenzkonflikte, Low-Intensity-Warfare gegen irgendwelche Aufstandsbewegungen oder Separatistenbewegungen. In Pakistan ist es eigentlich international, also es ist ganz bekannt, jetzt auch mit dem Afghanistan-Konflikt, dass es da zugleich Teile der Armee gibt, die die Taliban unterstützen und andere Teile, die der Regierung treu sind. Also es ist ein riesiger, katastrophaler Haufen bewaffneter Leute, die werden jetzt in andere Länder geschickt, mehr oder weniger bezahlt von der EU, aber auch weil sie so billig sind, ne? Die sind natürlich nicht so bezahlt, wie das bei der Bundeswehr schon mal so der Fall war, dass wenn man in der Bundeswehr 10, 20 Jahre Dienst getan hat, dass man danach sein Häuschen bauen konnte und ein gutes Leben vollends führen könnte. Das ist natürlich in Indien, Pakistan, Bangladesch nicht der Fall. Und deswegen tendieren diese großen, lang andauernden UN-Missionen, unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo, eben auch dazu, dass die Leute da versuchen, ihre eigenen Geschäftchen zu machen. Ist auch in einer gewissen Weise nachvollziehbar. Also dass diese Soldaten dann recht oft in Waffenhandel, Rohstoffhandel, Prostitution etc. verstrickt sind. Die EU hat In einem Abkommen in Anschluss an die erste Kongo-Intervention 2003 der UN gegenüber die weitere Kooperation sozusagen festgelegt, festgezurrt, wie das passieren wird. Und da hat die EU ganz klar gesagt, wir stellen keine Truppen mehr zur Verfügung für UN-Einsätze. Allenfalls auf oberster Ebene werden da manchmal europäische Soldaten hingestellt. Das macht natürlich die Sache auch nicht einfacher. Aber keine größeren Einheiten. Wir intervenieren, wenn dann, unter eigener Fahne, aber gern im Verbund mit, also wenn es zugleich eine flankierende UN-Mission gibt. Und das, dass die EU sozusagen mit eigenen Truppen interveniert, das passiert dann da, wo sie starke Interessen hat und wo die Situation schon relativ beruhigt ist. Das war in beiden Fällen im Kongo der Fall, ne? Also der erste Einsatz in Bunia, da waren vorher die Rebellentruppen schon abgezogen. Das war im Grunde nur eine Übung. Da ist die EU mal kurz, hat sie ihre Truppen runterverlegt. Davor gab es auch Probleme. Man wusste gar nicht, wie man eigentlich jetzt als EU die Transportkapazitäten stellt. Da wurden dann russische Flugzeuge gemietet. Im Grunde ging es darum, das mal auszuprobieren. Und nach 3 Monaten ist die EU wieder zurück. Der andere Einsatz in Kinshasa 3 Jahre später war eben auch in der Hauptstadt, während im Osten der Bürgerkrieg getobt hat. Und mit dem war die UN konfrontiert. Das sind dann auch relativ kleine Einsätze. Dafür hat die EU ja Battlegroups aufgestellt, gerade für humanitäre Interventionen in sogenannten scheiternden Staaten in Afrika. Die umfassen jeweils 1500 Soldaten. Da hat man dann auch mal 2 oder 3 zur Verfügung. Und das ist eigentlich schon konzeptionell eine verlogene Geschichte. Weil mit 1500 Soldaten, klar, man stellt sich das so vor, na, da kommen die Rebellen ins Dorf und bewaffnet mit so einem Jeep, die Bevölkerung bricht in Panik aus, aber die EU ist da, hat Truppen stationiert, die Sache erledigt sich, die Rebellen ziehen ab. Nun gibt es aber ganz schön viele Dörfer und es gibt das sogenannte Problem der Fläche bei diesen humanitären Interventionen. Also man kann nicht in jedem Dorf ausreichend präsent sein. Wenn man nicht ausreichend präsent ist, wird das Dorf vielleicht angegriffen. Und dieses grundsätzliche Bild mit den irrational handelnden Milizen ist eben auch rassistisch oder zumindest schwer falsch, weil diese Milizen haben durchaus Strategie und sehr viel Erfahrung mit ihrem Geschäft. Und es ist eben so, dass 1500 Soldaten der EU, ne, wo ja dann im Grunde kann man grob sagen, 1000 schon mal mit Logistik beschäftigt sind, die also nicht einmal eine ganz kleine Region sozusagen kontrolliert werden kann. Es bräuchte also richtig viele Soldaten. Es gibt da Schätzungen, das müssten in der Demokratischen Republik in etwa 3,5 Millionen sein. Das ist natürlich total unrealistisch, aber alles drunter lässt im Grunde die Initiative auf Seiten der Rebellen. Und ich habe das schon im Chat angedeutet, das ist eben, die sind nicht blöd. Wenn die ein Dorf angreifen, dann wissen die, ob da die EU gerade steht. Und wenn sie das Dorf trotzdem angreifen, dann wollen sie diese EU vielleicht auch in Gefechte verwickeln oder zum Abzug drängen, zum Beispiel indem man Gefechte macht. Das passiert laufend, wo dann viel Zivilbevölkerung stirbt, wodurch dann der EU-Einsatz oder der UN-Einsatz jeweils delegitimiert wird und sich dann auch zurückziehen muss. Jetzt ist es aber auch sonst noch komplizierter, ne? Also wenn man das durchbuchstabiert, oft genug lassen sich diese Rebellen oder die Milizen jetzt auch nicht so sehr beeindrucken von bewaffneten Soldaten. Diese Massaker unter anderem in Ruanda haben ja durchaus unter den Augen von UN-Soldaten auch stattgefunden. Es wird dann immer ein robusteres Mandat gefordert, was allerdings Quatsch ist. Also das liest man heute noch jedes Mal, wenn man zum Sudan oder zu Kongo oder so, ne? Es wird ein robusteres Mandat gefordert, das heißt, dass die Leute früher schießen können. Es ist aber schon so, dass die Leute schießen dürfen zum Schutz der Zivilbevölkerung, soweit es in diesem Rahmen möglich ist oder wenn es die Situation erfordert und so weiter. Also es gibt eigentlich keine robustere Form vom Mandat. Aber es ist so, dass die Soldaten natürlich immer noch Einschränkungen haben und nicht jederzeit und präventiv das Feuer eröffnen dürfen, auch nicht, wenn die Person bewaffnet ist. Weil wenn es anders wäre, dann wäre eben mit Menschenrechten überhaupt nichts mehr zu machen. Dann wäre auch, also dann würde man auch die ansässige Zivilbevölkerung, weil die eben auch oft bewaffnet ist, völlig gegen sich aufbringen. Dann dürften die Soldaten schießen, wie sie wollen. Deswegen sind die Soldaten auch immer noch an eine gewisse Zivilrechtsordnung und eine internationale Rechtsordnung gebunden. Und die Frage, wann sie das Feuer eröffnen, zum Beispiel, wann sich eine Vergewaltigung anbahnt, und das sind ja jetzt schon sehr hypothetische Fälle, ne? So, dass so unter den Augen europäischer Soldaten dann irgendwas passiert, die Frage, wann sie das Feuer eröffnen, ist eben total unklar und die Soldaten können dafür auch vor Gericht kommen. Sie können natürlich auch, wenn sie das Feuer eröffnen, kann es eben zum Gefecht kommen und sie können selber sterben. Und da muss man sich jetzt dann nochmal in die Motivationslage von solchen Soldaten reinversetzen und dann ist auch relativ klar, warum die eben zögerlich handeln. Und es ist eben gar nicht so leicht, diese Situation, es bahnt sich eine Gewalttat an und man ist da als bewaffneter Dritter involviert. Es ist auch schon oft passiert, eben dass dann diese internationalen Truppen, ne, diese Mandate, die werden ja dann immer zuerst von der UN festgelegt und dann wird in der EU noch gerungen, ne, welcher Staat macht jetzt was und jeder einzelne Staat sagt dann nochmal, ja, unsere Soldaten dürfen das nicht, aber das und wir haben eigentlich eine ganz gute Beziehung, wie jetzt in Tschad, Frankreich hat eine sehr gute Beziehung dort zur Regierung, die Diktatur gäbe es längst nicht mehr ohne die Unterstützung Frankreichs. Ja, also dass man dann auf die und Truppen, die der Regierung nahestehen, nicht schießen darf. Auf der anderen Seite gibt es eben so Selbstverteidigungsarmeen oder bewaffnete Gruppen. In der Zentralafrikanischen Republik sind die größten Rebellenbewegungen. Die haben so 700 Mitglieder und einen Jeep. Das sind alles so Teilzeitrebellen. Ne? Die wohnen ganz normal in ihren Hütten mit ihren Familien und rauben manchmal einen Konvoi aus oder so. Wenn man dann so jemanden erschießt, dann hat man ein ganzes Gefüge sozusagen zerstört und man hat plötzlich irgendwelche Rebellenbewegungen gegen sich oder man wird von der Regierung aus dem Land gejagt. Also diesen Schritt zu tun, das ist, wenn man es konkret durchbuchstabiert, total schwierig. Und vor allem bringt es diese Soldaten, die ja eben nicht besonders gut bezahlt sind, eben auch in eine total schwierige Situation. Ne? Also so, die müssen ihr Leben, ihre Freiheit und sonst was riskieren für einen Einsatz, dessen Sinn ihnen gar nicht so klar ist. Und deswegen ist es eben häufig bei diesen humanitären Einsätzen, vor allem der UN tendiert es dazu, dass die Soldaten diesen Schutzauftrag auch gar nicht ernst nehmen, gar nicht wahrnehmen und stattdessen dazu übergehen, sich selbst zu bereichern. Das ist im Rahmen von EU-Einsätzen bis jetzt noch nicht so der Fall. Die sind ja immer relativ kurz. Das sind auch relativ kleine Einheiten aus verschiedenen Ländern, was auch so ein bisschen disziplinierend wirkt. In dem Fall, also so zu größeren Bereicherungen kommt es noch nicht. Also vom Kosovo hört man das schon mal. Und wenn ein Soldat in Kosovo entsendet wird, dann sagt der Kollege schon mal, ja, so im Kosovo kann man gute Geschäfte machen. Guck, dass du in dem halben Jahr, da, wo du da bist, gute Verbindungen knüpfst. Ne? Da kannst du Waffen, Ausweise und sonst was machen. Aber eben bei diesen kürzeren Einsätzen, die sie bislang stattgefunden haben, ist das weniger der Fall. Dafür sind dort die Soldaten, und das sind eben schon auch demokratischer strukturierte Armeen als jetzt Indien oder Pakistan, überhaupt nicht begeistert von diesen Einsätzen. Also man kann sich da ganz deutlich das Verhalten der Armee in Afghanistan und in der Demokratischen Republik Kongo zum Beispiel kontrastieren. Während die Soldaten, die deutschen Soldaten 2006 in den Kongo geflogen wurde, hat der Bundeswehrverband, das ist sowas wie eine Gewerkschaft der Soldaten, eine ganzseitige Anzeige in 4 Zeitungen gestellt, wo sie diesen Einsatz dermaßen kritisch abgelehnt haben. Also sie haben sich da über die schlechten Arbeitsbedingungen insgesamt beschwert, über den Abbau von, also vor allem Rechten und Versorgungskapazitäten, und haben dann gemeint, gleichzeitig sollen unsere Soldaten im Kongo den Kopf hinhalten. Das ist für eine Armee sehr weitgehend, dass sie sagt, wir sollen den Kopf für euch hier im Kongo hinhalten. Das sowas ist, hat sich jetzt auch wieder im Tschad wiederholt, da hat sowohl der irische als auch der französische Oberbefehlshaber, die haben da immer gesagt, wir wissen gar nicht, was wir hier sollen. Ja, die werden kritisiert, die sagen, jetzt geht doch mal dazwischen, derweil verschlechtert sich die humanitäre Lage aus den genannten Gründen, weil es einfach nicht so einfach ist, weil ein Stellvertreterkrieg sich entwickelt hat, weil die Milizen aufgebrochen sind und jetzt als marodierende Banden rumziehen, verschlechtert sich die Lage und die Politiker sagen, ja, da müsst ihr halt mehr reingehen und wir wollen doch jetzt hier die humanitäre Lage verbessern, und da sind die überhaupt nicht begeistert. Solche Statements wie, da müssen wir den Kopf hinhalten, hört man bei Einsätzen, wo den Soldaten verständlich ist, dass es um ein nationales Sicherheitsinteresse geht. Tendenziell nicht oder sehr viel weniger. Und das ist zum Beispiel in Afghanistan der Fall. Die Soldaten in Afghanistan, die werden nicht so gedrillt, dass ihnen gesagt wird, ihr seid da, um die Frauen von der Burka zu befreien. Das Ziel wurde spätestens 2003 aufgegeben. Sondern da wird gesagt, ihr verteidigt die Sicherheit Deutschlands hier. Und das ist auch der Grund, warum Außen- und Verteidigungsminister in Deutschland zu Afghanistan immer sagen, hier geht es um Sicherheit. Vielleicht ist das jedem aufgefallen. Ne? Also diese humanitäre Begründung taucht mit Afghanistan nicht mehr auf. Es wird darauf insistiert, hier wird die Sicherheit Deutschlands verteidigt. Und das ist weniger die Kommunikation an die eigene Bevölkerung, sondern das ist die Kommunikation an die eigenen Soldaten. Weil dann sind sie bereit zu sterben. Und das kann man Leuten, das kann man Müttern, deren Kinder, 21-jährige Kinder in Zingserben nach Hause kommen. Also ich meine, das ist natürlich trotzdem eine Unverschämtheit, dann zu behaupten, ne? Der ist für Deutschland und für die Sicherheit Deutschlands gestorben, aber es funktioniert eben besser, als wenn man sagt, es geht da um die Burka. Wenn das der Verteidigungsminister noch behaupten würde, dann wäre der Einsatz zu Ende. Weil dann würde mal von Seiten der Bundeswehr eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten dort kommen. So viel mal zu diesen praktischen Problemen. Am Schluss noch mal ein theoretisches, und dann können wir ja gern auch noch so ein bisschen AG-mäßig, also vielleicht gibt es Nachfragen zu den verschiedenen Einsätzen. Jetzt noch mal diese Annahme, wenn es funktioniert. Also man muss ja diese Theorie der humanitären Intervention, man schickt Soldaten, um Gewalt einzudämmen, und deswegen ändern wir das Völkerrecht. Das arbeitet ja immer auf dieser Grundlage von, hätten wir damals gehandelt, Ruanda, Srebrenica. Meine Methode ist sozusagen die andersrum. Also man sagt, wo wurde gehandelt und was kam dabei raus, ne? Und de facto ist es so, dass keiner dieser Einsätze irgendwie erfolgreich war. Am ehesten auf die kurze Perspektive noch in also auf dem Balkan, in Bosnien und Kosovo. Da kam ja dann ein Friedensabkommen zustande und die Soldaten sind in ihre Kasernen zurückgegangen. Und da wurde auch eigentlich das entwickelt, was heute dann so die Konzepte sind, okay, was kommt nach einer humanitären Intervention oder wozu ist die überhaupt gut? Und da gibt es dann die Begriffe State Building, Nation Building, die waren ganz groß im Gespräch Anfang dieses Jahrtausends. Von denen hört man mittlerweile immer weniger, weil doch auch klar wurde, dass das ein relativ anspruchsvolles Konzept ist. Und was eigentlich übrig geblieben ist von diesem ganzen State Building, ist die sogenannte Sicherheitssektorreform. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, das ist das, was man da versucht in Guinea-Bissau zu machen und was auch noch so ein paar europäische Soldaten im Kongo machen. Da geht es eben darum, man berät diese Länder oder man setzt es auch gewaltsam im Rahmen der Besatzung durch, wie jetzt die neue Armee, neuer Geheimdienst, neuer Grenzschutz, neue Polizei, neue Spezialpolizei etc. aufzubauen ist. Also anstatt einen Staat aufzubauen, baut man Repressionsinstrumente auf. Wie gesagt, all das im Fall von, also sowohl Guinea-Bissau, wo das im Einverständnis mit der dortigen Regierung läuft, als auch auf dem Balkan, wo es im Kontext von einer Besatzung stattfindet, macht das das Militär. Also das Oberkonzept für diesen ganzen Sicherheitssektor, sogar für die demokratische Kontrolle des Sicherheitssektors, die gehört zum Sicherheitssektor, also eine Sicherheitssektorreform umfasst auch das Parlament, aber halt insofern es zuständig ist für die Armee. Also vom Militär werden da neue Staaten aufgebaut in Form ihrer Repressionsinstrumente. Und das folgt unter neoliberalen Paradigmen. Also grundsätzlich gehört zu diesem Staatsaufbau, das läuft sozusagen nebenher, das heißt dann auch Aufbau oder Entwicklung, dass die neoliberale Komplett-Tortur, also es werden Investitionsabkommen abgeschlossen, es wird die ganze öffentliche Infrastruktur verscherbelt an westliche Unternehmen, so die interessiert sind. Oft gehen sie dann auch wieder nach ein paar Jahren, weil es überhaupt nicht klappt. Es gibt allerdings zugleich überhaupt keinen Sozialsektoraufbau oder so. Sowas gibt es einfach überhaupt nicht in den Staaten. Und deswegen ist diese ganze Sache eben auch als gescheitert zu betrachten auf dem Balkan. Das ist auch das ganz große Problem in Afghanistan. Daran scheitert auch die militärische Besetzung, dass dort eben die Quote an Leuten, die hungern, sogar die Bildung de facto zurückgegangen ist. Dass man eben versucht, so ruckzuck ein neoliberales Gemeinwesen aufzubauen. Also die beiden Komponenten des State Building sind eben einerseits der völlige Ausverkauf der öffentlichen Infrastruktur an ausländische Investoren, kompletter Sozialabbau, Zerstörung aller bisherigen Subsistenzstrukturen oder so, das ist dann Korruption, so mehr oder weniger Korruptionsbekämpfung, also wenn man die herkömmlichen Wirtschaftsweisen und Aufbau repressiver Instrumente, also worauf das im Grunde hinausläuft, ist im Grunde ein kontinuierlicher Bürgerkrieg. Also man kann aus keinem dieser Länder wirklich rausgehen. Das ist ja für den Balkan schon lange geplant eigentlich, dass man da die Truppen mal abzieht und jetzt so eine Polizeimission macht. Ganz kurz zum Schluss, die jüngste Entwicklung sozusagen im Kosovo ist ja einerseits, dass die NATO die UCK jetzt wieder als offizielle Armee des Kosovo aufbaut. Andererseits, dass die EU eine Rechtsstaatsmission dorthin entsendet hat. Die sollte eigentlich die KFOR, also die NATO-Truppe, ablösen, wird immer so vermittelt als, naja, Richter, Anwälte, Polizisten und so. Die erste Übung der sogenannten Rechtsstaatsmission im Kosovo, die kann man sich auch im Internet angucken mit Video, bestand darin, dass man eine Demonstration auflöst und es gibt dabei Three Lines of Defense. Und da wurde eben die Zusammenarbeit zwischen KFOR und EUFOR geübt. Die First Line of Defense ist die neue Polizei, die von NATO-Militär aufgebaut wurde. Wenn die sozusagen versagt, kommt die EU-Rechtsstaatsmission zum Einsatz. Da sieht man auch, wie diese EU-Rechtsstaatsmission aussieht. Die hat Schilder, ist vermummt, Helme und Tränengas. Und die Third Line of Defense ist dann die KFOR, die mit Hubschraubern eingeflogen wird. Und das ist klingt immer einfacher, als es tatsächlich ist, aber diese Struktur, Polizei und Militär zusammen in Einsätze zu bringen, da eine gemeinsame Befehlskette herzustellen, allein ein gemeinsames Funksystem, vor allem wenn es dann noch multinational ist und so, ist sehr schwierig und wir wissen, das entspricht ohnehin diesen Wünschen der europäischen Innenminister, eben die Zusammenarbeit zwischen Militär und Polizei auch auszubauen und das wird auf dem Balkan geübt. Ne? Also da entstehen Strukturen der zivil-militärischen Aufstandsbekämpfung, das wird auf täglicher Basis geübt, dass deutsche Feldjäger dort mit Soldaten in ziviler Kleidung, also so, die mimen dann Demonstranten und dann tun Feldjäger zusammen mit einem US-amerikanischen Apache-Hubschrauber diese Demonstration auflöst. Ja, das würde ich mal so als Input geben. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen, Diskussionsbeiträge? Kannst du nur mal was dazu sagen? Ich meine Frage, es gab ja auch im Zuge des Jugoslawienkriegs doch so eine Geschichte, dass auch so, war das nicht niederländisch, war das nicht das? Es gab ja immer wieder so Einsätze, was du auch gesagt hast, wo unter den Augen des Militärs diese Massaker dann durchgeführt worden sind. Und das wird ja in der Rückschau, ist dann ein großes Medienthema und so weiter. Wie gehen Sie damit dann um, also auch auf zukünftige Einsätze? Weil das ist ja ein Problem, was hast du auch schon angesprochen, gesagt, was Sie haben, auch diese öffentliche Wahrnehmung, du hast davon gesprochen, dass einerseits irgendwie teilweise in den Medien gar nicht mehr präsent sind, diese Einsätze, andererseits müssen sie aber doch, wenn sie präsent sind, doch damit umgehen. Du meinst die Soldaten jetzt? Ja, zum einen die Soldaten, zum einen zum anderen die Regierung und Befehlshaber und so weiter. Also die Public Relation dieser Einsätze. Also wie lernen sie aus solchen Katastrophen für sie oder für die Bevölkerung? Also die Public Relation ist insgesamt natürlich eine Katastrophe, insofern, dass vor allem bei den UN-Einsätzen eben die beschriebene Struktur sehr häufig die ist, dass sozusagen die einfachen Fußsoldaten eben aus den armen Ländern kommen und dann je weiter das in der Führung nach oben geht und Sprecher etc., das sind dann Leute aus westlichen Ländern, die auch diese typische UN-Rhetorik haben. Zu dieser typischen UN-Rhetorik gehört eben auch dieses Okay-Reporting, ne? Also dass man sagt, es ist eigentlich alles okay, wir haben die Sache im Griff, während die Soldaten auf dem Boden halt eben sagen, wir können es überhaupt nicht. Und dann kommt es manchmal zu solchen Fällen, wo das eben dann auch öffentlich wird, ne? Wo dann ein Massaker oder ein Übergriff in unmittelbarer Nähe von solchen Soldaten stattfindet und das wird dann, das führt dann, das hat wichtige Folgen. Ich würde sagen, das wird dann instrumentalisiert, um eben diese UN-Einsätze weiter zu, dieses Mandat immer robuster zu machen. Also man kann sich da diese Geschichte der UN-Einsätze angucken und das waren eben am Anfang reine Beobachtereinsätze und dann diese klassischen Blauhelm-Einsätze, wo dann zwischen zwei Parteien im Grunde einfach der Waffenstillstand beobachtet werden sollen. Also diese UN-Einsätze, dann UN-Truppen dann eine Pufferzone eingerichtet hat. Die hatten da kein offensives Mandat. Mittlerweile haben sie dieses offensive Mandat überall und es gibt dann immer, also das steht dann in diesem UN-Sicherheitsratsbeschluss, wann die Gewalt ausüben dürfen und das wurde eben ständig erweitert. Ne? Also zum Beispiel zum Schutz der Zivilbevölkerung ist da mittlerweile die übliche Klausel. Es steht allerdings noch immer mit drinnen, soweit es die Mittel zulassen oder wenn es die Situation erfordert. Also es wird da immer eine Subjektivität noch übrig gelassen, aber grundsätzlich ist diese Folge von diesen Einsätzen, dass diese Formulierungen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie da die klassische Entwicklung war, also über den verschiedenen UN-Einsätzen oder So, es war eben zuerst zur Selbstverteidigung, dann zur Verhinderung schwerer Menschenrechtsverletzungen und jetzt ist es eben allgemein zum Schutz der Zivilbevölkerung. Und das wird dann nochmal für so Taschenkärtchen, die jeder Soldat bei sich hat, so auf 10 Sätze runtergebrochen. So, sie dürfen die Waffe verwenden, um den unmittelbar bevorstehenden Übergriff zu verhindern oder so. Aber also das kann man sich auch sehr konkret anschauen, das kann man sich auch mal überlegen. Es wird nie klappen, dass man das so formuliert, dass sozusagen die Masse an komplexer Situationen, die da entstehen können, dann auch mit klarer Rechtssicherheit für den einzelnen Soldaten, der da ist, geklärt sein könnte. Und bevor der riskiert, vor ein Militärgericht zu kommen oder so, wird das dann eben auch lassen. Es sei denn, er ist halt so drauf und dann hat er da auch nichts zu suchen. Also so halt Rambo-Typ oder Drogen, keine Ahnung. Und die Lösung, die mittlerweile eigentlich auch angestrebt wird für diese Schutz der Zivilbevölkerung, UN-Missionen, ist deshalb auch auf Söldner zurückzugreifen. Und das ist eigentlich insgesamt so ein Trend bei diesen humanitären Interventionen. Es ist auch eigentlich logisch, weil ich habe gesagt, diese Staatsräson, diese notwendige Verknüpfung zwischen auch dem Leben des einzelnen Soldaten und sein Einsatz in die Armee, die fehlt eben bei humanitären Interventionen. Und wo diese Staatsräson nicht drin ist, da kommen eben die kommerziellen Interessen zum Tragen. Und deswegen gibt es mittlerweile auch Anbieter privater Militärdienstleistungen, die sich speziell an die UN wenden. Und die werden auch schon ziemlich viel eingesetzt. Es gibt auch sozusagen einen Dachverband aller möglichen privater Militärfirmen, die da auch Lobbying dafür betreiben. Und das ist logisch und das wird auch kommen und das ist auch so schon bei diesen, auch bei den europäischen Einsätzen. Also Kongo war auch der erste Einsatz, was da eine wichtige Komponente war. Gott sei Dank ist das nicht passiert. war eben, dass ein spanischer Anbieter da dieses Camp aufgebaut hat und das auch für den Schutz etc. Immer öfters auf private Anbieter zurückgegriffen wird, weil man eben nicht so viele Soldaten da riskieren will, weil es eben viel schwieriger zu legitimieren ist. Und also noch ein weiterer Faktor, der da dazu führt, dass das oft auf private Militärdienstleister zurückgegriffen wird, ist die Sache, dass damit ein Teil der Bevölkerung auch befriedigt werden kann. Also das ist auch beim Einsatz in Tschad so. Wie gesagt, Teile der Bevölkerung sind ohnehin bewaffnet. Es besteht eh schon ein großer Missmut gegen dieses Flüchtlingslager, die es da zu beschützen gilt, weil die Leute, die dort leben, auch in Armut, also die dauerhaft dort wohnen. Und dann kommt ein Flüchtlingslager und da wird dann die Leute jeden Tag Essen verteilt. Das ist natürlich nicht toll in den Flüchtlingslagern, aber für die Bevölkerung, die unter Umständen noch mehr hungert, gibt es da schon ein Konkurrenzverhältnis. Ja, und dann kommen noch die internationalen Truppen, um dieses Flüchtlingslager zu schützen und fahren da mit ihren dicken Jeeps und ihren dicken Waffen und so rum und sind natürlich aus Sicht der ansässigen Bevölkerung total gut ausgestattet. Und dann ist es durchaus auch eine Methode, dorthin zu gehen und zu sagen, ja, wir bewachen euer Camp oder wir bewachen die Straße hier in eurem Interesse. Und das ist zuerst zurückgewiesen worden. Wird aber mittlerweile sehr viel so durchgeführt, weil man dann die unmittelbare Opposition, also sozusagen die, sag ich mal, die männliche Bevölkerung in einem gewissen Alter, die ja ohnehin keine Jobs, keine großen Perspektiven hat, aber leicht an Waffen kommt, die hat man dann in gewisser Weise schon mal als Opposition gegen die eigene Anwesenheit ausgeschaltet. Es Es gibt auch ernsthafte Indizien dafür, dass das übrigens in Afghanistan so ist. Wir haben mal Informationen gekriegt, dass im Umfeld der deutschen Camps in Afghanistan des Öfteren mal geschossen wird und dass das dann Schusswechsel sind zwischen privaten afghanischen Sicherheitsfirmen und irgendwem. Da schaut die Bundeswehr auch gar nicht nach. Also da wird draußen geschossen, da guckt man, ah ja, das sind hier die Privaten. Also. Und ich habe dann mal mit einem Journalist gesprochen, der auch dort war, der, also dem sein Hauptthema Bundeswehr und private Sicherheitsfirmen sind, der sehr viele auch wichtige Leute dazu interviewt hat und so. Da habe ich gemeint, ja, ja, die Bundeswehr macht sich, greift da ja auch schon zurück eben auf private Sicherheitsfirmen. Der hatte mehr so den Ansatz, naja, es wird quasi die eigene Fähigkeit erweitert durch private Sicherheitsfirmen. Also man hat nicht genug Truppen, deswegen bestellt man weitere. Das ist so seine Argumentation. Und dann hat er gemeint, ja, ja, aber das ist für mich nicht interessant. Das ist einfach, um sich zu schützen vor eben diesen. Also die fragen immer wieder an, hallo, wir braucht ihr nicht jemand, der euer Camp bewacht? Und dann sagen die nein und dann landet mal wieder ein Mörser 20 Meter vorm Camp und dann kommen sie ein paar Tage wieder und fragen und dann kriegen sie halt ihr Geld und dann landen da halt keine Mörser mehr. So eine Art Schutzgelderpressung. Genau das ist es, ja. Und das findet im Rahmen von diesen humanitären Einsätzen eben auch sehr viel statt, weil man... Die haben auch ihren ganz klaren kolonialen Charakter. Also wenn Weiße bewaffnet in Afrika auftauchen, ist die Bevölkerung da, also und vor allem wenn die so arm ist, ist die da oft überhaupt nicht begeistert. Ne? Und dann muss noch einen Übergriff gegeben haben, eine Vergewaltigung oder so und dann damit tut man sich halt die potenzielle Opposition einkaufen. Ich habe eine Frage jetzt auch zu speziell Afghanistan. In den Medien liest man oder hört man immer wieder, dass von Bundeswehrseite gefordert wird, dass die zivil-militärische Zusammenarbeit mit NGOs oder anderen Hilfsorganisationen verstärkt werden soll. Das ist einfach das Eingeständnis, wir kommen so nicht weiter oder will man einfach diese Organisation mit in diesen Krieg hineinziehen, um dann doch noch so einen humanitären Touch zu bekommen oder anders argumentieren zu können? Oder was ist eigentlich deren Aufgabe oder was versprechen die sich davon? Von dieser zivil-militärischen Zusammenarbeit. Ja, ohne die kommt man ganz klar nicht weiter. Das ist also zum Beispiel, lässt sich sehr deutlich an der NATO eigentlich sehen, die diese zivil-militärische Zusammenarbeit jetzt gerade konzeptionell weiterentwickelt. Das hat auf dem Balkan erstmal praktisch angefangen, so aus der Not geboren und jetzt versuchen sie da richtig ausführlich einen Comprehensive Approach, heißt es bei der NATO, in Deutschland heißt es vernetzte Sicherheit, also so die konzeptionellen Grundlagen zu schaffen, wie man eben zivile Akteure in die eigene, ins Militär einbindet. Das hatte die NATO früher schlicht nicht, weil sie ein Verteidigungsbündnis war, also weil sie konzeptionell nicht darauf ausgerichtet war, in andere Staaten einzumarschieren und die dauerhaft zu besetzen. Um zu besetzen, braucht man diese zivil-militärischen Strukturen, braucht man eben auch Polizei, eine eigene, braucht man politische Akteure, braucht man sogar Menschenrechtsorganisationen, die so ein bisschen vermitteln, ne? Also die auch gucken, wo ist die Bevölkerung gerade sauer. Ne? Also es klappt ja nicht unbedingt so, dass man, dass dann irgend so ein Afghane dann ins Bundeswehrcamp bei Kunduz geht und sagt, es regt mich echt auf. Oder hier heißt es, ihr hättet die Frau da von einem Mann durchsuchen lassen oder so. Ne? Also so als Vermittlung, das ist auf jeden Fall notwendig. Und das kann man gut erkennen, eben dass die NATO das jetzt verstärkt einbinden will. Das kann man aber auch gut erkennen, wenn man eben historisch zurückschaut, wie diese klassischen Strukturen im Kolonialismus eben waren. Da gab es ja auch die Trennung zwischen Militär, Polizei kaum. Da waren immer sozusagen die politische Akteure, also Gouverneure oder so, ne, heute wo heißen so hohe Repräsentanten, also die Zivilverwaltung, die da eingesetzt wurden, sehr eng mit Militär und Polizei verknüpft. Und die klassische Form des Kolonialismus sind ja die Polizeisoldaten oder Gendarmerietruppen. die ja konzeptionell so sind, dass sie irgendeine Mischung zwischen Polizei und Soldaten sind. Und deswegen erleben wir gerade auch ein ganz großes Revival dieser Gendarmerietruppen. Also es soll eine europäische gemeinsame Gendarmerieeinheit aufgebaut werden. Das, was Frontex zum Beispiel so im Rahmen der Grenzpolitik macht, geht auch in Richtung Gendarmerietruppen. Überhaupt ist mit diesem gemeinsamen Grenzschutz und die Carabinieri, das ist eine Gendarmerietruppe, die Guardia Civil und so beschäftigt. Und es gibt auch schon eine, also ich hab, damit es keine Verwirrung gibt, es soll eine originär europäische Gendarmerietruppe geben, aber es gibt auch schon die European Gendarmerie Force, die eben einen Verbund von Gendarmerietruppen aus den einzelnen Staaten ist, die speziell dafür vorgesehen ist, nach Interventionen eben zu stabilisieren oder nach Krisen die öffentliche Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Ganz konkret in Deutschland gibt es auch so eine Entwicklung. Ist ja so, ne, in Afghanistan will man ja eine neue Polizei aufbauen und so eine Polizei soll ja nicht nur militärische Fähigkeiten haben und deswegen von der Polizei auch ausgebildet werden. Im Moment läuft es in Afghanistan unter deutscher Führung gemeinsam von Feldjägern, also Soldaten und Polizisten aus den Ländern und vom Bund. Jetzt ist aber das Problem, dass die Polizisten sowohl also vom Bund, die Bundespolizei, müssen ihrer Entsendung zustimmen. Also die dürfen nicht verpflichtet werden. Soldaten, da kann man eine ganze Einheit nehmen und sagen, okay, ihr müsst jetzt in den Kosovo. Das gibt es bei der Bundespolizei nicht, bei der Landespolizei erst recht nicht. Also da müssen es eben Leute sein, die da karrieremäßig Lust drauf haben und es sind immer nur Einzelne, also man kann keine gesamten Einheiten rausschicken und das ist ein großes Problem für Innen- und Verteidigungsminister, die eben gern im ganzen Pack nach Kongo, Afghanistan und sonst wohin schicken wollen. Und deswegen wird schon lange an einer Überarbeitung des Bundespolizeigesetzes gearbeitet. Also das wird ja eh alle 2 Jahre neu herausgebracht. Aber diese Entsendeformel soll da reinkommen und da sperren sich die beiden Gewerkschaften der Polizei bis jetzt massiv dagegen. Und also bis jetzt erfolgreich. Aber früher oder später kommt es, weil das eine, oder es wird dann über so ein europäisches Umweg wieder gemacht. Aber das kommt, weil ohne das sind diese Einsätze auf Dauer, das ist viel zu kompliziert. Wenn man da nur einzelne Leute aus verschiedenen Bundesländern immer zusammenglauben muss, die dann da hinkommen und für ein halbes Jahr und dann passt das nicht so turnusmäßig, das ist auch ein großes Problem. Wenn dann alle 2 Monate andere ankommen oder alle auf einmal verschwinden und eine neue Einheit kommt und dann überhaupt nicht weiß, und dann aus Versehen jemand von der UGK festnimmt, was Sache ist vor Ort. Also das ist ein ganz wichtiges Anliegen in Deutschland gerade. Du hattest vorhin diese Zeitungskampagne der Bundeswehr erwähnt, die ich ziemlich erstaunlich finde. Und ich wollte fragen, ob du darüber noch was sagen kannst, was für Reaktionen sie innerhalb der Bundeswehrstrukturen und Hierarchien beschlossen ist und ich kann mich nicht daran erinnern, das sagt ja nochmal nichts, aber wie ist das der Bundesrepublik überhaupt so angekommen? Ist es wahrgenommen worden als Zerwürfnis oder als Konfliktangebot oder ist es untergegangen? Da kann ich leider nichts dazu sagen. Also ich habe das Datum hier, wann das war und in welchen Zeitungen, ich kann das auch kurz nochmal vorlesen, aber tatsächlich hat es die Bundesregierung spürbar vermieden, darauf öffentlich zu reagieren. Wir haben es natürlich irgendwie begrüßt, dass die Bundeswehr sozusagen scharfe Kritik an diesem Einsatz im Kongo übt und eigentlich also ganz klar sagt, wir wollen da nicht hin, wir wissen nicht, was wir da machen sollen. Aber davon, also Gesprächsangebote von unserer Seite sind die auch nicht eingegangen. Aber das wird natürlich, also der Bundeswehrverband, der macht das laufend, dass er eben Kritik auch, oder sagt, die Motivation in der Truppe sinkt, weil die Kasernen in so einem schlechten Zustand sind oder so. Das sind viele der kritischen Informationen oder auch der Bildungsstand in der Truppe ist schlechter. Das war eine Meldung von einem Jahr, die sehr viel von der Presse aufgegriffen wurde. Also das macht er oft, dass so klar Einsätze kritisiert werden, fand ich einmalig. Also da hat es mir auch wirklich die Sprache verschlagen, als ich das gesehen habe. Vielleicht gehört diese Art von interner Kritik ja auch so ein bisschen zur Legitimation. So eine Idee, in dem Moment, wo ich mich nach innen wende und gucke, ob alles rechtens ist und das auch publik mache, zeige ich ja, dass ich nachdenke und transparent bin. Also sozusagen, dass das ganz im Interesse der Regierung war? Ja gut, das ist halt schon was verschwörungstheoretisch, aber... Das glaube ich auch nicht. Also es war am 9.05.2006, das war wirklich während der Verlegung, in vier großen deutschen Tageszeitungen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, der Welt und die Ruhrnachrichten. Also ganzseitige Anzeige. In welcher Gehaltskürzungen für Soldaten kritisiert werden, mit den Worten, gleichzeitig sollen, also Zitat jetzt, gleichzeitig sollen mindestens 500 Soldaten ihren Kopf im Kongo hinhalten und so mancher Politiker denkt über erweiterte Einsätze nach. Der Deutsche Bundeswehrverband sagt, so geht es nicht weiter. Also das, ich meine, das stimmt, also das ist auch so, da muss man jetzt die Bundeswehr auch nicht übermäßig jetzt schlechter machen als sie ist, das muss man beileibe nicht, aber das ist schon so mit solchen, für solche Sachen wäre in anderen Ländern also Strafen, ne? Also das hätte, könnten sich andere Armeen nicht leisten, es sei denn, sie sind dann wieder so eine starke Macht im Staat, das ist nicht doch wieder, also sowas kann man in Pakistan auch sagen, weil man halt die Atombombe hat. Oder die Taliban, ja, oder so. Ich möchte aber nur eine Nachfrage zu der anderen Zusammenarbeit, die du am Ende erwähnt hast, zwischen Polizei und Militär. Kannst du mal genau sagen, was die Aufgaben sind? Ist es wirklich nur die Aufstandsbekämpfung? Und wenn ja, was wird befürchtet? Soziale Unruhen? Gegen wen soll es sich richten? Also zum letzten... Zum Thema soziale Unruhen, das ist jetzt schade, da gibt es ein großartiges. Ich habe da zu dem Thema habe ich eine Studie mal geschrieben, die hieß Rüsten für den globalen Bürgerkrieg. Da sind auch verschiedene Bilder drin. Also zu dem Thema gibt es ein ganz spektakuläres Bild von einer EU-Militärübung, Quick Resolve hieß die, hat 2006 stattgefunden. Das Szenario war offiziell eine ethnische Auseinandersetzung, wie sie auf dem Balkan stattfindet. Und es gab aber Fotos dazu. Und die da die Protestierenden gespielt haben, oder die sich jetzt scheinbar gleich ethnisch zerfleischen sollten, haben Blaumänner und gelbe Schutzhelme getragen. Und das eine, auf dem einen Bild haben sie mit so Europaletten die Soldaten zurückgedrängt, also war so die Soldaten mit Schildern und die ethnischen Milizen mit Europaletten in Blaumann und Dinganzug. Und die andere Situation war die Bevölkerung, die da eben im Begriff war, einen Massaker zu verüben, hat sich danach auf einem Hafengelände ist sie geflüchtet und hat sich dort verschanzt. Da gibt es auch ein Video dazu. Und dann wurde mit Wasserwerfer und, also Militärwasserwerfer und Polizei dieses Hafentor geöffnet. Und sie hatten auch noch Transparente dabei. Das ist auch lustig bei dieser Übung, die ich vorhin beschrieben habe, zwischen Eulex, dieser EU-Rechtsstaatsmission und der KFOR, da haben die auch so Transparente gehalten, diese Demonstration, die aufgelöst werden sollte. Und da stand nicht drauf, burn the Serbs oder so, sondern Eulex gleich Shit. Ja, es geht da sicherlich auch drum. Das ist zum Beispiel bei dieser European Gendarmerie Force ist es ganz eindeutig, weil die in ihrer eigenen Darstellung, also der Szenarien, wo sie zum Einsatz kommen, ist nach Interventionen oder in EU-Ländern, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Ich wollte nur mal wissen, weil ja ständig immer vom Einsatz der Bundeswehr im Innern geredet wird und was jetzt ja alles unter dem Krieg gegen den Terror abläuft, wo man ja alles unter subsumieren kann, und ob das dann vielleicht auch dafür so ein Beleg ist, dass halt über die Standard werden soll oder so langsam einsickert. Das ist eine notwendige Voraussetzung für den Einsatz der Armee im Innern, dass diese Zusammenarbeit verbessert wird, weil wenn du sagen wir mal, unter den Bedingungen, die wir 89 hatten mit der strikten Trennung zwischen Polizei und Militär, wenn du da das Militär zum Einsatz im Innern gebracht hättest, dann hättest du die Polizei sofort zurück in die Kasernen bringen müssen, weil das einfach nicht geklappt hat. Also die Kommunikation, die haben beide verschlüsselte Funksysteme, mit denen man einfach nicht mal miteinander reden kann. Die haben völlig unterschiedliche Befehlsstrukturen, völlig unterschiedliche Einsatzregeln. Und jetzt eben die Kernaussage der vernetzten Sicherheit ist ja, innere und äußere Sicherheit sind nicht mehr zu trennen und beide erfordern mehr zivil-militärische Zusammenarbeit. Und das ist und eben im multinationalen Verbund, also nicht nur ein Land, sondern alle zukünftigen Einsätze werden multinational stattfinden. Und da wird gerade unglaublich viel Technologie, auch Rüstungsforschung etc. betrieben, um gemeinsame Lagebilder zu erstellen, wo militärische Satelliten einspeisen, Polizeidaten eingespeist werden können, THW etc., also einheitliche Lagebilder und einheitliche Funksysteme zu erstellen. Das passiert sehr viel unter Frontex. Das ist auf jeden Fall einer der Zwecke, warum die EU diese Grenzschutzagentur aufgebaut hat, weil die diese ganze Forschung begleitet und anstößt und da praktische Übungen auch macht. Also versuchen gemeinsame Satellitensysteme, Drohnen, also unbemannte Flugkörper von Polizei und Militär und ein einheitliches Funksystem. Das wurde jetzt auch in Deutschland eingeführt, hat man vielleicht schon davon gehört, dass der BOS-Funk, BOS. BOS heißt Behörden öffentlicher Sicherheit. Wo man dann abgestuft, erst das kommuniziert das Militär miteinander, dann kann man noch die Polizei zuschalten, dann kann man noch das THW zuschalten, dann kann man noch das Rote Kreuz zuschalten und die Feuerwehr und so. Also da alle miteinander kommunizieren. Und das wird eben im Ausland auch erprobt. Hallo? Nochmal ganz nochmal zum Thema, also zum Thema. Aber diese Menschenrechtsverletzungen, die Völkermorde, was kann man da jetzt, gibt es irgendwie alternative Konzepte, was man da besser machen könnte? Wir haben ja gesehen, irgendwie das, was bis jetzt gelaufen ist, funktioniert alles nicht. Ich glaube nicht, dass, und du hast ja auch gesagt, dass es einfach bis jetzt im Militär irgendwie nicht überlegt wird, was man da anders machen kann. Aber gibt es irgendwelche anderen Gruppierungen, die sich da mal Gedanken zu machen, was man da macht? Oder kann man nur sagen, man kann es eigentlich nur schlimmer machen, wenn man eingreift, und es ist irgendwie besser? Oder gibt es Konzepte? Ja, und die gibt es auch schon seit Menschengedenken, mehr oder weniger. Ne? Also, man hat diese Vorstellung, ne? Also irgendwie 100 Leute wollen irgendwen massakrieren und dann kommt einer und schießt in die Luft und die Situation ist gelöst. Und das ist eben dieses ungemein naive Bild, was eben auch nicht funktioniert. Und das ist eine schlechte Nachricht, aber es war schon immer so, dass es eben diese massiven Menschenrechtsverletzungen gab und die wird es auch wahrscheinlich immer geben. Man kann sie natürlich eindämmen, indem man den Menschen allgemein auch eine gewisse soziale Sicherheit gibt oder so. Also ganz klar ist erstmal, dass gerade auch im Kontext des Klimawandels oder allgemein, wo Vertreibungen immer stattfinden, also dass eine Bevölkerung, die sicher ist, die eine Zukunft hat, die Jobs hat oder jedenfalls ein Land, von dem sie leben kann, und so grundsätzlich weniger zu sowas neigt, als eine Bevölkerung, die völlig uprooted ist. Ne? Also insofern ist man da ganz schnell bei Weltwirtschaft und solchen Systemen, wenn man da, und das muss man eben auch mitbedenken. Ne? So das andere Konzept ist ja quasi, ja, also wir fahren mal die Welt insgesamt gegen die Wand. Ne? wir pumpen da Öl raus und vertreiben die Bevölkerung, und was dann im Flüchtlingslager so für soziale Konflikte entstehen, da schicken wir halt Militär hin. Aber auch jenseits dieser Konzepte, die da sozusagen darauf hinauslaufen, dass man das gesamte Wirtschaftssystem verändern muss, gibt es natürlich jede Menge Ansätze, und das ist eigentlich die klassische Menschenrechtsarbeit, und das ist nicht zu vernachlässigen. Es gibt ja zum Beispiel, da bin ich kein Experte, da wissen andere hier vielleicht mehr, aber in Chiapas dieses Konzept der Menschenrechtsbeobachter, so heißt das, glaube ich, dass einfach Leute aus Europa oder anderen, also sagen wir mal sichereren Staaten, dorthin gehen und in die Dörfer gehen und mit der Annahme, dass dann die Milizen oder das Militär da eher keine Übergriffe macht, und wenn, dann werden die dokumentiert und kommuniziert. Also das ist jetzt dieses, das gibt es in Chiapas, aber es ist eigentlich auch eine alte Idee, darin besteht Menschenrechtsarbeit schon immer, dass es eben Dokumentationszentren gibt und eben auch internationale Beobachter, die sowas beobachten, und die gucken, was das Militär macht. Es gibt dann, da bin ich jetzt alles kein Experte dafür, aber es gibt in Kolumbien diese Peace Brigades, das sind eben auch aus internationalen Jugendlichen, das ist so eine Art freiwilliges soziales Jahr, oder das kann man statt Zivildienst machen oder als Zivildienst, eben auch so eine Sache, ne, dass man in diese Dörfer geht und das beobachtet und auch mit ein bisschen Bauen hilft und solche Sachen. Es gibt den zivilen Friedensdienst. Da ist allerdings, da muss man jetzt aufpassen, dass die im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit und des Comprehensive Approach nicht sich in die Militärpolitik einbinden lassen. Also sozusagen mit der Intervention dann kommen und die Scherben aufkehren, sozusagen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, sich da eben auch zu engagieren und zu gucken, dass das nicht passiert. Also wie man handeln kann, um Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden, das ist eigentlich, also da gibt es ja auch seit Jahrhunderten Praktiken. Was ja auch ein Teil dieser Praktik ist, ist eben dieser internationale Strafgerichtshof, den ich auch für kontrovers halte, weil man jetzt schon wieder sieht, wer da unter Anklage steht und wer eben auch nicht unter Anklage steht. Und weil die Situation de facto auch in vielen afrikanischen Konflikten jedenfalls verschärft hat, weil wer unter Anklage steht oder gegen wen es einen Haftbefehl gibt vom Internationalen Strafgerichtshof, der wehrt sich natürlich mit Händen und Füßen gegen die Demobilisierung seiner Truppe. Also das ist zum Beispiel die Annahme bei der Lord's Resistance Army, die ja mittlerweile sehr klein und sehr schwach ist und auch nicht mehr so richtig weiß, was sie machen soll. Aber weil ihr Chef einfach unter Anklage steht, hält er die Leute mit dem Maschinengewehr davon ab, an den Amnestieprogrammen teilzunehmen. Also solche Milizen laufen sich ja auch immer aus oder oft, ist dann auch irgendwann Schluss, und das verhindert es auch. Aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, in die Richtung man weiterdenken kann. Das muss man halt auch machen. Das wäre vielleicht auch mal eine Veranstaltung wert, so unter Antimilitaristen. Da bin ich nicht der Experte, aber es ist nicht so, dass es nichts gäbe. Ne? Es gibt ja, glaube ich, sogar Forschung zu Friedens- und Konfliktforschung und so weiter. Also da gibt es in verschiedenen Bereichen Leute, die sich damit auseinandersetzen. Aber letztendlich glaube ich, ist das, was du gesagt hast, wenn das in so eine weltwirtschaftliche Gefüge einfach gewisse Funktionen erfüllt oder eben nicht erfüllt, dann wird es halt auch irgendwann schwierig. Aber da würde ich gerne nochmal anknüpfen, weil tatsächlich interessant, wenn man feststellt, so wie das läuft, ist es nicht möglich. Und gerade bei diesen Einsätzen, wo die UN involviert ist, wo die westlichen Industriestaaten kein Interesse daran haben, warum machen die das überhaupt noch? Wenn sie können es eh da öffentlich verkaufen, weil es nicht funktioniert, sie müssen es dann irgendwann totschweigen, oder es funktioniert in keinerlei Hinsicht, nicht als Public Relation, also wir tun ja was, sondern eigentlich müssen sie dann sagen, ja, wir würden ja gern, aber unsere Mandate sind zu schlecht. Also wo führt das für so eine UN hin? Also was erwarten, kann man da überhaupt noch von erwarten? Oder was erwarten die davon überhaupt noch? Das ist so ein bisschen die Ratlosigkeit. Also so. Für mich ist das gerade so ein bisschen unverständlich, warum man gerade an Punkten diese Art von Einsätze fährt, wo aber letztendlich auch ökonomisch relativ wenig Interessen dran sind. Und quasi deswegen die westlichen EU sagt oder die USA oder wer auch immer sagt, da haben wir gar kein Interesse dran, da macht ihr das mal, das ist viel zu anstrengend, gefährlich oder sonst was. Also warum? Also da würde ich jetzt also drei Ebenen sozusagen. Also die UN macht es auch einfach, weil sie in anderen Bereichen ja sozusagen marginalisiert wurde. Oder man sagt, man spricht immer vom Bedeutungsverlust der UN, wenn sie sich mal wieder nicht entschlossen hat, einen bevorstehenden Angriffskrieg zu legitimieren. Dann sagt man, sie sind halt bedeutungslos oder haben Bedeutung verloren. Und sagen wir mal so, diese ganzen, naja gut, das ist eigentlich auf allen Ebenen. Also das UNHCR hat sich auch irgendwie militarisiert. Aber von der UN bliebe nicht viel übrig, wenn du sozusagen ihren militärischen Flügel jetzt mal zerschlägst und da auflöst. Und da ist er eben auch selber dran schuld, weil sie den eben stark ausgebaut hat. Also die hat schon ein institutionelles Interesse dran, einfach das weiterzumachen. Warum jetzt zum Beispiel die EU-Staaten oder vor allem die EU-Staaten solche Einsätze der UN fördern, hat sicher was damit zu tun, dass sie ihrer eigenen Bedrohungsanalyse ja dann doch ein bisschen glauben, dass sie sagen, ja gut, also wenn es hier so völlig unkontrollierte Räume gibt, dann werden das Transiträume für für ABC-Material, für Drogen, für Kriminalität etc. Also das ist so dieser Bedrohungsgedanke. Und auf der anderen Seite kann man sich jetzt zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik, die ja auch in diesem Tschad-Einsatz inbegriffen ist, der jetzt von dem UN-Einsatz abgelöst wird. Wenn man sich die Lage dort mal anschaut, da geht es eigentlich auch nicht so drum. Da waren diese Milizen, die sind wie gesagt sehr klein, alles so Halbzeitmilizen, Milizionäre. Die haben sich auch nicht groß gegenseitig terrorisiert. Also nicht wie es in anderen Ländern, also die Lord's Resistance Army oder die Janjaweed und so, die terrorisieren schon die Zivilbevölkerung. Das ist in der Zentralafrikanischen Republik nicht so der Fall, aber also ein wichtiges Element der Arbeit der Rebellen ist unter anderem eben die Straßen zu blockieren und da informelle Zölle zu erheben und so weiter. Und das ist eben keine Voraussetzung, wenn man in dem Land ernsthaft Rohstoffe abbauen will oder Absatzmärkte auch erstellen will oder sonst was. Also sozusagen ein Grundlevel an Ordnung herzustellen in jedem Land, vor allem da, wo man Rohstoffe abbauen will, und das will man potenziell in ganz Afrika. Also das ist auch der Hintergrund dieser Sicherheitssektormission in Guinea-Bissau. Da liegt ziemlich viel Öl, da gibt es auch noch andere Rohstoffe, Bauxit vor allem und Phosphor. Und da gibt es nur eine Mine, die dort bis jetzt, nur eine Minengesellschaft, die dort aktiv ist. Weil einfach insgesamt die Sicherheitslage, also keine zentralisierte Sicherheit hergestellt ist. Das muss nicht unbedingt so besonders schlimm für die Zivilbevölkerung sein, aber du kannst da dann halt keine Anbindung auch an den Weltmarkt machen, ne? wenn du nicht einmal mit dem Laster die Straße runterfahren kannst, so. Also wenn der einfach jedes Mal gestoppt wird. Und auf Ebene der EU, das ist vielleicht auch schon ein paar Leuten so ein bisschen aufgefallen, dass so jetzt, naja, mit 1500 Leuten irgendwie in Bunia oder Kinshasa, also im Kongo jeweils, damit sichert man sich ja jetzt auch keine Rohstoffe und so. Also gerade bei den Einsätzen in der Demokratischen Republik Kongo ist auch ganz klar, dass es da einfach um den Aufbau europäischer Militärkapazitäten und um die Übung von Einsätzen ging. Also beim ersten Einsatz war das total deutlich, da wurde vorher die Fähigkeitslücke strategische Luftverlegung gefunden. Die wurde jetzt aufgefüllt durch dieses Strategic Airlift Interim Solution GmbH, die russische Antonovs in Halle Leipzig bereitstellt für den Transport der Bundeswehr, der EU und der NATO. Also diese Fähigkeitslücke wurde festgestellt und dann hat man diesen Einsatz gemacht. Dafür hat man russische Antonovs gemietet und ist einmal kurz nach Bunia, hat da alles ausgeladen, hat da alles wieder eingeladen und ist wieder zurückgeflogen. Und danach wurde eben ein Vertrag mit den Anbietern dieser Flugzeuge gemacht. Kinshasa ist auch so ähnlich und dieser Einsatz in Tschad und der Zentralafrikanischen Republik geht auch in die Richtung, jedenfalls wenn man sich anschaut, was für unterschiedliche Konzepte da ausprobiert werden. Also mal ist man, in der einen Situation ist man direkt neben Flüchtlingslager, in der anderen Situation ist man bei der größten Stadt, die sich in der Nähe der Flüchtlingslager befindet und dieser Anteil der EU-Mission in der Zentralafrikanischen Republik ist einfach im Grenzgebiet, da guckt man einfach, dass man in erster Linie ja dort für Sicherheit sorgt, aber sich überhaupt nicht einmischt, das ist auch relativ erfolgreich. Also der Einsatz in der Zentralafrikanischen Republik, das sind 200 Soldaten, das soll jedenfalls, soll die Sicherheitslage insgesamt verbessert haben, was im Tschad überhaupt nicht der Fall ist, also da hat es verschlechtert. Da probiert man eben so unterschiedliche Konzepte aus und ein weiteres Beispiel ist auch noch aus Tschad, Zentralafrikanische Republik, das GMES-System, ich habe vorhin angesprochen, dass es eine wichtige Voraussetzung ist, Satellitensysteme oder ein Lagebild zu erstellen, wo eben die verschiedenen Satellitensysteme der einzelnen Staaten und die zivilen und militärischen zusammen gemeinsames Lagebild erstellen. Ein Projekt ist da das Global Monitoring for Environment and Security, europäisches Projekt. Und das wurde dort einfach auch mal ausprobiert. Das wurde davor von Frontex ausprobiert, an der Seegrenze. Dann wurde es ausprobiert von Frankreich zur Drogenbekämpfung in der Karibik. Dann wurde es in Afghanistan ausprobiert, um Mondfelder zu erkennen. Und dann wurde es eben auch in Tschad ausprobiert. Und da gab es dann die Auswertung, dass es irgendwie hat nur 24 Stunden gedauert, was wohl relativ schnell ist, um, wenn man einen Ort angegeben hat an der Grenze zwischen Tschad und Sudan, bis dann das Aufklärungsbild des Satelliten in dem gemeinsamen Auswertungszentrum in Brüssel war. Es hat 24 Stunden gedauert, das haben sie gemeint, das ist relativ erfolgreich, aber es hat dann 3 Tage gedauert, bis dieses Bild im Tschad, im Einsatzhauptquartier vor Ort war. Und deswegen muss an dem System noch weitergearbeitet werden und es wurde wieder auf das französische Satellitensystem zurückgegriffen. Die französische Armee ist ja schon seit 20 Jahren oder so im Tschad und hat da eigene Aufklärungskapazitäten. Drohnen haben sie dann auch mal ausprobiert, also das ist, da werden Kapazitäten geschaffen und wie ich jetzt vorhin anhand von Kosovo unter anderem gesagt habe, eben auch Kapazitäten, die im Inland oder allgemein für diese Aufgabe, Aufstandsbekämpfung, die sowohl im Inland als auch im Ausland prognostiziert und zur Kernaufgabe des Militärs werden wird. Da werden eben die Kapazitäten geschaffen und ausprobiert. Das ist ein Interesse zumindest. Ich wollte Hast du vielleicht noch Infos inwiefern diese Konzepte von der Zusammenarbeit von Militär, Polizei und zivilen Organisationen zur Sicherstellung von Rohstoffen irgendwie von so Instituten und Thinktanks an Universitäten irgendwie entworfen werden? Ich habe da irgendwie was von der FU Berlin irgendwie im Kopf, dass die halt eben auch quasi geguckt haben, wo gibt es in Afrika was zu holen und wie können wir das dann organisieren? Also du meinst wahrscheinlich den Sonderforschungsbereich 700? Ja, ich weiß halt nicht mehr genau, wie das hieß, aber ich habe da halt was. Also es wurde jetzt ganz prominent von der Bundesregierung so einen Sonderforschungsbereich eingerichtet, in dem, also sozusagen als Politik- und Sozialwissenschaftler mit Schwerpunkt internationalen Beziehungen einen Job zu kriegen, geht es eigentlich kaum ohne das. Ne? Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, also angeordnet an der FU Berlin. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Wissenschaft und Politik, der Hertie School of Governance und noch einem weiteren Institut. Sehr viele Arbeitsplätze, Forschungsbereiche wurden da geschaffen und der ist Projektinhalt ist Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit. Und unter anderem geht es darum, um eben in solche Räume begrenzter Staatlichkeit, wenn man schon keinen Staat herstellen kann, wie man dann trotzdem Einfluss nimmt. Und unter anderem wird da methodisch vorgegangen, indem man unkritisch auf Erfahrungen des Kolonialismus zurückgreift. Also sagt, wir müssen uns nochmal ganz genau anschauen, was damals funktioniert hat und was damals nicht funktioniert hat. Und also ein bombastisches Zitat habe ich auch mal gelesen, wo es hieß, man muss den Warlord als idealen Unternehmer irgendwie betrachten und analysieren. Und es klang weniger so, als um ihn zu bekämpfen, als um mit ihm zusammenzuarbeiten. Was ja auch eine ganz reale Notwendigkeit in Afghanistan jetzt zum Beispiel ist. Also so ein bisschen die Logik, nach denen die handeln, zu analysieren. Das gibt es natürlich, sonst gibt es natürlich ganz viele Thinktanks, so International Crisis Group, so auf globaler Ebene, die Stiftung Wissenschaft und Politik, die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, das Zentrum Angewandte Politikforschung. Das sind eigentlich, die haben alle Schwerpunkte auf so, naja, Stiftung Wissenschaft Politik hat noch andere Schwerpunkte, aber die haben alle so Schwerpunkt auf Interventions-, also Tipps. Was ist jetzt zu tun? Das die Crisis Group macht ganz klar, die nennt es Briefing. Sagt, die Situation in dem Land ist so und so und so. Und what the international community should do, what EU should do und so weiter. Und es gibt eine ganz gefährliche, eine traurige Entwicklung, ist auch dieser Begriff der Human Security, der jetzt eben auch an vielen schon eher friedenspolitisch motivierten Instituten erforscht wird. Da gibt es eigentlich nicht allzu viel zu erforschen. Das ist eigentlich die legitimatorische Grundlage dieser Verantwortung zum Schutz. Was aber auf manche aus friedenspolitischer Motivation eine gewisse Attraktion ausübt, die es nicht merken, wie gefährlich das ist, und auf andere durchaus auch eine kommerzielle. Also das ist eine Forschung, die gerade gefördert wird, die auch einfacher als dieser Sonderforschungsbereich 700 legitimatorisch, ne? Also da geht es um die Sicherheit der Bevölkerung. Ne? Man will einen anderen Sicherheitsbegriff institutionalisieren, der eben nichts mit der Sicherheit von Staaten zu tun hat, sondern mit der Sicherheit von Frauen, Kindern, Zivilbevölkerung irgendwo. Und da gibt es aber auch überall so ein bisschen Gegenbewegung. Also der SFB 700, dieser Sonderforschungsbereich, dem bläst ganz schön eisiger Wind ins Gesicht. Da gab es schon einige Aktionen an der FU Berlin und Hearings, und da ist der Unifrieden gerade ernsthaft gestört. Ja, gibt es noch Fragen? Sonst kommen wir zum Ende. Dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, dass du zu uns gekommen bist.